Wir saufen nicht für unseren Auftritt, niemals. Ich hab den ganzen Tag gesoffen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Keine Kohle in Remembo. Nur noch Kacke an Remembo. Silber, Fische, Bad. Kakerlaken im Salat. Verrücktes Rauschen in der Ecke. Ich bin eine Zicke. Was macht ihr für eine scheiß Punkmusik?